Damit hätte man noch den romantischen Teil auf dem Album auch im Kasten und sich sogar ein bisschen was für eine Mutti dabei, gell?